So hoch, so hoch, oben auf dem Dach dieser Welt erwarten Stürme und Kälte mich. So hoch, so stirbt schon der